Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss im Spukschloss. Gelesen von Philipp Scheppmann. Gewitter im Klippenwald. Seit Stunden marschieren der kleine Feuerdrache Kokosnuss und das Stachelschwein Mathilda durch den Klippenwald, um Drachenkraut zu sammeln. Drachenkraut verwenden die Drachen zum Würzen von Speisen und als Heilmittel bei Erkältung und Gliederschmerzen. »Es ist schwer zu finden, hat Mama gesagt«, brummt Kokosnuss. »Aber dass es überhaupt nicht zu finden ist, hat sie nicht gesagt.« »Mir tun schon die Pfoten weh«, sagt Mathilda. »Ist dir aufgefallen«, bemerkt Kokosnuss, »wie still es hier im Wald ist?« Mathilda horcht. »Stimmt, nicht mal Vogelgezwitscher.« »Merkwürdig.« So sehr sich die beiden Freunde anstrengen, sie hören nicht einmal das leiseste Rascheln. Seltsam. In einem Wald kreucht und fleucht und wimmelt und wuselt es doch normalerweise von morgens bis abends. Bald bricht die Nacht herein. Plötzlich, wie aus dem Nichts, trappelt etwas ganz in ihrer Nähe. Die beiden zucken zusammen. Im fahlen Mondlicht erkennen sie eine Rattenfamilie, die eilig durch das Unterholz läuft. »He da!« ruft Kokosnuss. »Wohin so eilig?« Der Rattenvater wendet sich um. »Na, weg von hier, bevor es Mitternacht schlägt!« Und schon sind die Ratten im Dunkel des Waldes verschwunden. »Pff, Mitternacht!« brummt Kokosnuss. »Was soll denn da sein?« Mathilda schaut sich um. Plötzlich ist ihr ziemlich mulmig zumute. »Vielleicht sollten wir ihnen folgen. Die laufen doch vor irgendetwas davon.« In diesem Augenblick kommt heftiger Wind auf. Kokosnuss blickt in den düsteren Himmel. Ein Unwetter. Lass uns lieber einen Unterschlupf für die Nacht suchen. Im Gewitterwind bewegen sich die Baumkronen bedrohlich, wie dunkle Riesen. Schwarze Wolken türmen sich über dem Wald. Schon bricht das Gewitter los. Dicke, kalte Regentropfen prasseln auf die Freunde herab. Da sieht Kokosnuss ein Licht durch die Bäume schimmern. »Schau mal, dort hinten«, sagt der kleine Drache, »vielleicht ist das eine Hütte. Komm, spring auf!« Durch den peitschenden Regen fliegt Kokosnuss mit Mathilda auf dem Rücken auf das Licht zu. Bald haben sie den Waldrand erreicht. Eine Wiese führt bis hinauf zu den Klippen. Seltsam. Das Licht ist erloschen. Aber dort oben, am Ende der Wiese, erblicken sie etwas anderes. Vor ihnen, unter den nachtschwarzen Wolken, erhebt sich ein Schloss. Schloss Klippenstein. Langsam nähern sich die beiden Freunde dem mächtigen Schlosstor. Sieh mal, sagt der kleine Drache, das Tor steht offen. Wollen wir nicht lieber wieder in den Wald zurückgehen? Flüstert Mathilda. Sie hat ein sehr seltsames Gefühl im Bauch. Warum denn, Mathilda? Da drin ist es bestimmt warm und trocken. Und bestimmt ist jemand zu Hause. Vielleicht bekommen wir ja einen heißen Tee. Na gut, seufzt das Stachelschwein. Vorsichtig durchqueren sie den Schlosshof. Plötzlich fällt hinter ihnen, rums, das Tor zu. Mathilda zuckt zusammen. Das war nur der Wind, sagt Kokosnuss. Durch eine hohe Tür gelangen sie ins Schloss und in einen großen Saal. Alte Holzdielen ächzen unter ihren Schritten. In der Mitte steht ein riesiger Tisch. Als ein Blitz über den Himmel zuckt, sehen sie eine alte Standuhr, deren Pendel stillsteht. Und einen Kamin am Ende des Saales. Hallo? Ist hier jemand? Ruft Kokosnuss. Niemand antwortet. Plötzlich fällt auch die Tür hinter ihnen zu. Schon wieder, flüstert Mathilda. Sie zerrt an der Klinke, doch die Tür ist fest verschlossen. Hier spukt es doch. Quatsch mit Soße, erwidert Kokosnuss. Die Tür ist einfach nur ins Schloss gefallen. Der kleine Drache nimmt einen der Leuchter vom Tisch und entzündet mit einem Feuerstrahl die Kerzen. Vorsichtig gehen die beiden Freunde durch die Gänge des Schlosses. Überall riecht es muffig und zwischen den Möbeln hängen riesige Spinnweben. Hier könnte mal wieder Staub gewischt werden, bemerkt Kokosnuss. Ich finde es unheimlich hier, flüstert Mathilda. Ich meine, erst das Licht und dann das offene Tor, aber keiner ist zu Hause. Da stimmt doch etwas nicht. Ach was, Mathilda, es ist einfach nur ein Schloss, durch das der Wind pfeift. Sieh mal, eine Treppe. Eine breite Wendeltreppe führt in den ersten Stock. Oben kommen sie in einen langen Flur, an dessen fensterloser Seite große Ölgemälde hängen. Eine Galerie, flüstert Mathilda. Lauter Porträts, murmelt Kokosnuss und hebt den Kerzenleuchter. Da stehen auch Namen dran. Guck mal, der hier heißt Clemens Käsefuß von Klippenstein. Und die daneben, Clarissa Klappezu von Klippenstein, grinst Mathilda. Schau mal, der hier, Hugo Huckebuckel von Klippenstein. Und der da oben heißt Knut Kneckebrot von Klippenstein. Ui, staunt Mathilda, die hier sieht aber grimmig aus. Clemensia Klabuster von Klippenstein. Plötzlich zuckt das Stachelschwein zusammen. Was hast du denn? Fragt Kokosnuss. Diese Clemensia hat eben ihre Lippen bewegt, flüstert Mathilda. In diesem Augenblick ertönt ein lautes Gurgeln. Zu Tode erschrocken springt Mathilda mit einem Riesensatz hinter eine Truhe. Was war das denn? Stottert das Stachelschwein. Das war mein Magen, du Känguru, antwortet Kokosnuss. Komm, wir gehen hinunter und essen erst mal was. Unten im Saal entzündet der kleine Drache das Kaminholz. Die beiden Freunde machen es sich bequem und rösten die Maronen, die sie am Nachmittag gesammelt haben. Draußen stürmt und donnert es. Hier drinnen aber, am prasselnden Kaminfeuer, ist es warm und gemütlich. Kokosnuss gähnt. Jetzt lass uns schlafen. In diesem Moment ertönt ein lautes Dong. Die Freunde zucken zusammen. Dong, schon wieder. Dong, die große Standuhr. Dong, die stand doch eben noch still. Dong, hat jemand sie aufgezogen? Dong, aber wer? Dong, oh weia. Dong, das geht bestimmt nicht mit rechten Dingen zu. Dong, da stimmt was nicht. Dong, da ist was faul. Dong, was hat das zu bedeuten? Dong. Plötzlich ist es still. Weißt du, wie oft die Uhr geschlagen hat? Flüstert Mathilda. Genau 12 Mal. Weißt du, was das heißt? Keine Ahnung, sagt Kokosnuss. Geisterstunde, haucht Mathilda kaum hörbar. Bloß weg hier! Mathilda, selbst wenn dies ein Spukschloss wäre, was soll uns schon passieren? Vor Gerd haben wir uns doch auch nicht gefürchtet. Ja, aber hier ist es irgendwie anders. Hier ist alles so gruselig, erwidert Mathilda und blickt sich ängstlich um. Clemencia Klabuster von Klippenstein. Langsam quietschend öffnet sich eine Tür. Ein kalter Hauch zieht durch den Saal. Was war das? Flüstert Mathilda. Der kleine Drache blickt in die gegenüberliegende Ecke des Saals. Dort atmet doch jemand. Plötzlich knarren die Dielen. Das Knarren kommt näher. Ist da jemand? Fragt Kokosnuss. Und obwohl der kleine Drache versucht, mit fester Stimme zu sprechen, hört er sich ziemlich zittrig an. Mathilda, spring auf! Das lässt sich das Stachelschwein nicht zweimal sagen. Kaum sitzt es auf dem Drachenrücken, fliegt Kokosnuss zu einem der Fenster. Er versucht es zu öffnen, doch der Riegel sitzt fest. Da ertönt ein schauderhaftes Gelächter und ein Fenster auf der anderen Seite springt auf. Der kleine Drache fliegt hinüber. Doch das Fenster schlägt direkt vor seiner Nase zu. Wieder erschallt das Gelächter. Kokosnuss saust durch die Tür und hinauf ins erste Stockwerk. Als sie an den Bildern vorbeikommen, ruft Mathilda: Sieh mal, Clemencia von Klippenstein ist aus ihrem Bild verschwunden. Tatsächlich, auf dem Gemälde ist nur ein leerer Sessel zu sehen. Da weht ein kalter Hauch an ihnen vorbei. Und was war das? Hörte sich das nicht an wie Kettenrasseln? Erschrocken blicken Kokosnuss und Mathilda auf das Ende des Flures. Dort steht eine helle, von einem Tuch verhüllte Gestalt. Ein Gespenst, flüstert Kokosnuss. Da spricht die Gestalt mit einer bedrohlichen, heiseren Stimme. Ich bin Clemencia Klabuster von Klippenstein, Urenkelin des Clemens Käsefuß von Klippenstein, Urenkelin der Clarissa Klappezu von Klippenstein, Enkelin des Hugo Huckebuckel von Klippenstein und Tochter des Knut Kneckebrot von Klippenstein. Mit einem Mal löst das Gespenst sich in Luft auf. Plötzlich ist es still. Hast du gesehen? Flüstert Kokosnuss. Die ist durchsichtig, genau wie Gerd. Aber die ist viel gruseliger, raunt Mathilda. In diesem Augenblick kommt ein furchterregender Totenkopf auf sie zu. Aus seinen Augen quillt leuchtend gelber Qualm. Das ganze Schloss erzittert und ein grauenvoller Schrei hallt von seinen Mauern wider. Der kleine Drache fliegt, so schnell er kann, vor dem Totenkopf davon. Wohin bloß? Schreit Mathilda. Ich weiß schon, ruft Kokosnuss. Er saust die Treppe hinab. Doch da kommt ihm etwas entgegen. Was ist das? Ruft Mathilda. Die beiden trauen ihren Augen nicht. Es ist der Totenschädel, der sich in diesem Moment in das Gespenst Clemencia verwandelt. Mit wehendem Tuch zischt es unter ihnen hindurch. Kokosnuss speit Feuer. Doch da ist Clemencia schon verschwunden. Der kleine Drache fliegt in den Schlosssaal. Hinter ihm schlägt die Tür zu. Es blitzt und donnert. Und plötzlich steht Clemencias Körper vor ihnen. Ihr Kopf kommt von der anderen Seite durch die Mauer geflogen und ruft: Jetzt seid ihr in der Falle. Da flüstert Kokosnuss: Mathilda, hol tief Luft und schließ die Augen. Was hast du vor? Tu, was ich sage. Jetzt! Das Stachelschwein atmet zweimal tief durch, hält die Luft an und schließt die Augen. Kokosnuss fliegt einen Salto, fliegt durch Clemencia hindurch und saust in den Kamin hinein. Clemencia schreit auf und fliegt hinterher. Oh, ist das heiß! Schreit Mathilda. Der kleine Drache rast durch den verqualmten Schornstein hinaus ins Freie. Frische Luft. Die beiden atmen tief durch. Da ertönt ein Schrei. Clemencia ist ihnen dicht auf den Fersen. Sie nimmt ihren Kopf und wirft ihn hinter den beiden her. Boing! Getroffen. Aua! Schreit Mathilda. Clemencias Kopf kullert fluchend auf die Wiese. Kokosnuss aber fliegt so schnell ihn seine Flügel tragen, mit Mathilda in den Wald hinein. Bei Familie Dachs. Erschöpft landet der kleine Drache im Klippenwald. Puh, das ist noch mal gut gegangen, seufzt Mathilda. Die beiden schauen sich um und lauschen. Das Gewitter hat sich verzogen. Kein Lüftchen regt sich. Die Bäume stehen still. Genau wie vorhin, murmelt der kleine Drache. Totenstill. In diesem Wald scheint nicht einmal ein Regenwurm zu wohnen. Da reckt Mathilda den Hals. Was war das? Was denn? Fragt Kokosnuss. Dort hinten, zwischen den Bäumen, hat sich etwas bewegt. Plötzlich ertönt ein klagendes Geheul. Das Gespenst, stottert Mathilda. Jetzt raschelt es im Unterholz. Die beiden Freunde zucken zusammen. Sie wagen kaum zu atmen. Das Rascheln kommt immer näher. Da kommt ein Dachs hervorgekrochen. Erleichtert atmen die Freunde aus. Hast du uns erschreckt, sagt Kokosnuss. Der Dachs schüttelt den Kopf. Hier in der Nacht herumzuspazieren, seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Schön wär's, entgegnet Mathilda. Im Gegenteil, wir werden von einem Gespenst namens Clemencia verfolgt. Der Dachs sieht sich verstohlen um und flüstert, kommt mit. Über versteckte Pfade führt er die beiden Besucher bis zu einer windschiefen Hütte am Waldrand. In der Ferne ragt das Schloss in den dunklen Nachthimmel. Hier wohnen wir, erklärt der Dachs. So haben wir Schloss Klippenstein immer im Blick. Unsere Familie erforscht das Spukschloss schon seit Jahrhunderten. Wir Dachse sind sozusagen Gespensterexperten. Bitte, kommt herein. Als Kokosnuss gerade die Hütte betreten will, nimmt er eine Bewegung wahr. Was war das? Der kleine Drache schaut um die Ecke. Nichts zu sehen. Seltsam, da war doch etwas. Ach, jetzt sehe ich schon Gespenster, wo gar keine sind, denkt er und folgt den anderen. In der Hütte ist es urgemütlich. Die ganze Familie, Mutter Dachs, Kind Dachs und die Großeltern, sitzt in der Stube und lässt sich frisch gebackenen Kuchen schmecken. Wie herrlich der duftet. Da bist du ja endlich, Willi, ruft Mutter Dachs. Wen hast du denn da mitgebracht? Einen Feuerdrachen und ein Stachelschwein, antwortet Willi Dachs. Stellt euch vor, die beiden waren im Schloss. Die Ärmsten, sagt Mutter Dachs. Setzt euch und esst ein Stück Kuchen. Es ist reichlich da. Wie seid ihr denn aus dem Schloss wieder herausgekommen? Fragt der Großvater. Da erzählen Kokosnuss und Mathilda von ihrem Abenteuer mit Clemencia und davon, dass sie ihr durch den Kamin entwischt sind. Durch den Kamin, grinst Großvater Dachs. Das ist ja eine dolle Nummer. Aber dann, berichtet Mathilda, hat Clemencia uns im Wald aufgelauert. Die Dachse schütteln die Köpfe. Ach, seufzt Mutter Dachs, seit sie auch noch im Wald spukt, sind die Nächte hier unerträglich geworden. Sind die Tiere deshalb aus dem Wald weggezogen? Fragt Kokosnuss. Genau, antwortet Willi Dachs. Und auf ihrem Schloss hat Clemencia niemanden, den sie erschrecken kann. Wahrscheinlich spukt sie deshalb im Wald herum. Eigentlich merkwürdig. Denn Schlossgespenster verlassen für gewöhnlich ihr Schloss nicht. Wenn ihr mich fragt, sagt Großmutter Dachs und schaut über den Rand ihrer Lesebrille hinweg, der Clemencia fehlt die Gesellschaft. Sie ist mit den Jahren einsam und griesgrämig geworden. Den möchte ich sehen, der dieser Schreckschraube Gesellschaft leisten will, sagt Mathilda. Lacht Großvater Dachs. Bewerber gab es mehr als genug. Seit Jahren pilgern Gespenster aus aller Welt nach Schloss Klippenstein. Wirklich? Fragt Kokosnuss verblüfft. Das stimmt, erklärt Willi. Klippenstein ist ein bekanntes Spukschloss. Dort spuken zu dürfen, gilt unter Gespenstern als eine große Ehre. Aber Clemencia hat bisher alle Bewerber vergrault. Erinnert ihr euch an dieses eingebildete Gespenst aus England? Kichert Großmutter Dax. Dem hat es Clemencia aber gegeben. Das aus Afrika passte eigentlich ganz gut zu ihr. Aber Clemencia hat es verjagt, weil es kein adeliges Gespenst war. Erinnert sich Mutter Dax. Tja, seufzt Willi. Bisher hat es kein Gespenst geschafft, Clemencia einmal richtig zu erschrecken. Wieso Clemencia erschrecken? Fragt Kokosnuss. Sie wird nur ein Gespenst akzeptieren, dem es gelingt, sie zu erschrecken, antwortet Willi. Aber Clemencia einen Schrecken einzujagen ist schwierig. Sie ist ein Gespenst der Klasse 1A Megaspuk. So eines fürchtet sich nur vor Vampirgeistern. Vampirgeister? Fragen Kokosnuss und Mathilda. Das sind Geister, die die ganze Nacht lang spuken, erklärt Willi. Wenn ein Gespenst von einem Vampirgeist gebissen wird, dann wird es selbst zu einem Vampirgeist. Vor so einem Biss fürchtet sich jedes Gespenst, auch Clemencia. Sie liebt zwar das Spuken, aber bloß nicht mehr als eine Stunde pro Nacht. Die Geisterstunde, murmelt Mathilda. Genau, sagt Willi. Nach vielen Jahrhunderten haben sich die Gespenster auf die Geisterstunde geeinigt. Sie bringt eine geregelte Arbeitszeit und sorgt für eine gute Spukqualität. Nur Vampirgeister brechen diese Regel und bringen damit alles durcheinander. Ein Glück, dass sie so gut wie ausgestorben sind. Da rennt das Dachskind zu einer kleinen Kiste, kramt ein Vampirgebiss heraus, steckt es in den Mund und ruft: Buah! Gra! Friedrich, du Frechdachs, sagt Willi streng. Du sollst unsere Gäste doch nicht erschrecken. Hihi, grinst Mathilda. So ein Plastikgebiss habe ich auch zu Hause. Sieht ja richtig echt aus, staunt Kokosnuss, der sich ein wenig erschreckt hat. In diesem Augenblick hören sie ein Poltern im Flur. Ein alter Bekannter. Was war das? Fragt Kokosnuss. Da, wieder das Poltern. Alle sitzen stumm und starr. Nur der Pendelschlag der Wanduhr unterbricht die Stille. Mutter Dax flüstert: Das war gestern Nacht auch schon. Ich seh mal nach, raunt Vater Willi. Leise schleicht der Dachs in den Flur. Kokosnuss, Mathilda und der kleine Friedrich folgen ihm. Im Flur ist niemand. Doch die Kellertür steht offen. Vorsichtig steigen sie die Kellertreppe hinab. Hier unten ist es finster wie in einem Bienenstock. Doch bald haben sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Im Keller stehen Vorratsregale, ein Schrank und eine alte Truhe. Erst ist es ganz still. Doch dann meint Kokosnuss aus der Ecke hinter dem Schrank ein Atmen zu hören. Genauso ein Atmen wie vorhin im Schloss. Ein Schauer fährt durch seine Glieder. Plötzlich erhebt sich ein scheußliches Geheule. Die Freunde weichen erschrocken zurück. Hinter dem Schrank schießt eine helle Gestalt hervor. Sie kreist über ihren Köpfen und gibt die gruseligsten Töne von sich. Dabei zieht sie Grimassen und streckt ihre Zunge heraus. Kokosnuss, Mathilda und die Dachse bleiben wie angewurzelt stehen. Wütend schwebt die Gestalt vor den Freunden in der Luft und zischt: Spooky, spooky, spooky bidooky. Dabei verzieht sie ihr Gesicht zu einer hässlichen Fratze. Spooky bidooky? Wiederholt Kokosnuss. Jawohl, spooky bidooky. Kokosnuss betrachtet die Gestalt genauer. Sie trägt eine feine, hellgrüne Joppe, orangefarbene Hosen und einen Strohhut. Und sie ist durchsichtig. Irgendwo habe ich dieses Gespenst schon mal gesehen, denkt der kleine Drache. Da fällt es ihm ein. Du bist doch Gerd! Die Gestalt erschrickt. Woher? Ha! Dich kenne ich! Du bist doch der kleine Drache! Muskatnuss? Kokosnuss. Richtig! Und da ist ja auch das Stachelschwein, Marmelade, Makrele. Mathilda heiße ich, sagt Mathilda empört. Hast du uns einen Schrecken eingejagt? Das nennst du Schrecken, erwidert Gerd. Ihr seid ja nicht einmal davongelaufen. Willi Dachs kommt ein Verdacht. Sag mal, bist du das Gespenst, das seit ein paar Tagen im Wald sein Unwesen treibt? Gerd blickt zu Boden und sagt leise, irgendwo muss ich doch spuken. Im Flaschenland hat sich niemand vor mir gegruselt. Ich habe ja auch nicht einmal einen Gespensterumhang. Holunder hat mir von Klippenstein erzählt und dass ich hier vielleicht das Spuken lernen könnte. Dafür habe ich mir extra schicke Sachen angezogen. Doch dann habe ich Clemencia gesehen und... Bist vor Angst in den Wald gezogen und erschreckst jetzt Hasen und Igel, brummt Willi. Spuken ist nun mal mein Beruf, entschuldigt sich Gerd. Und ich dachte, im Wald kann ich gut üben, damit ich mich eines Tages bei Clemencia vorstellen kann. Hat Clemencia dich denn schon einmal gesehen? Fragt Kokosnuss. Ich glaube nicht. Wieso? Der kleine Drache überlegt. Friedrich, zeig doch mal deine Zähne. Das Dachskind kommt vorsichtig hervor und grinst mit seinem Vampirgebiss. Ein Vampir! Schreit Gerd und flitzt vor Schreck hinter den Schrank zurück. Das ist nur ein Plastikgebiss, sagt Kokosnuss. Wenn du es trägst, siehst du aus wie ein Vampirgeist. Damit könntest du Clemencia erschrecken. Gerd sieht vorsichtig zu Friedrich hinüber. Aber dann wäre Clemencia doch wütend auf mich. Sicher nur im ersten Moment, sagt Willi Dachs. Als Experte für Gespensterkunde kann ich dir versichern, dass du Clemencia damit sehr beeindrucken würdest. Vielleicht dürftest du danach sogar im Schloss wohnen. Wir Waldbewohner hätten wieder unsere Ruhe und Clemencia hätte endlich Gesellschaft. Wirklich eine sehr gute Idee, kleiner Drache. Gerd schluckt. Ich weiß nicht. In diesem Augenblick schlägt es 1 Uhr. Hoch! Ruft Gerd und ist im selben Augenblick in der Truhe verschwunden. Warte! Ruft Kokosnuss. Zu spät, sagt Willi. Die Geisterstunde ist vorbei. Ein Vampirgeist. Tolles Ding, grinst Großvater Dachs, als die anderen von ihrem Plan berichten. Wenn dieser Gerd überhaupt mitmacht, murmelt die Großmutter stirnrunzelnd. Überlegt Kokosnuss. Gerd macht bestimmt mit. Wir müssen nur die Truhe ins Schloss hinaufbringen. Wenn es Mitternacht schlägt und Gerd aufwacht, geben wir ihm schnell das Gebiss und verstecken uns. Willi Dachs rührt nachdenklich in seiner Teetasse. Ich schätze, der Gerd ist ein Gespenst der Spukklasse 3a Babyschreck. Das ist ehrlich gesagt so ziemlich die allerunterste Spukklasse. Hoffentlich merkt das die Clemencia nicht. Vielleicht könnten wir noch einen schwarzen Umhang mit Kapuze auftreiben, schlägt Mathilda vor. Damit sieht sogar Gerd aus wie ein Vampirgeist. Gute Idee, Mathilda, sagt Kokosnuss. Plötzlich merkt er, dass er müde ist wie ein Murmeltier vor dem Winterschlaf. Mathilda geht es genauso. Und so übernachten die beiden bei Familie Dachs. Bis weit in den nächsten Tag hinein schlafen sie. So erschöpft sind sie von dem Abenteuer mit Clemencia. Hey da, ihr zwei, aufwachen! Ruft Willi Dachs. Bald geht die Sonne unter und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Mit einem schwarzen Umhang, den Großmutter Dachs aus einem alten Vorhang genäht hat, und der Truhe mit dem schlafenden Gerd darin, machen sich Kokosnuss, Mathilda und Willi Dax auf zum Schloss Klippenstein. Wieder weist ihnen das Licht den Weg. Das ist ein Spuklicht, erklärt Willi. Es soll nachts Wanderer anlocken. Und wieder ist das Licht erloschen, als sie vor dem geöffneten Schlosstor stehen. Als sie das Schloss betreten, fallen Tor und Tür hinter ihnen zu, genau wie in der Nacht zuvor. Unruhig warten die Freunde im Schlosssaal auf die Geisterstunde. Als die Standuhr 12-mal schlägt, öffnet Kokosnuss schnell die Truhe. Wo bin ich? Stottert Gerd verschlafen. Doch als er sich umblickt, versteht er. Oh nein! Klippenstein! Hier, das Gebiss, flüstert Kokosnuss. Und hier, sagt Mathilda, ein Umhang. Gerd schluckt. Umhang? Was soll ich denn mit... In diesem Augenblick hören sie ein schauderhaftes Heulen. Die Freunde zucken zusammen. Gerd ist vor Schreck erstarrt. Clemencia! Und zack, ist er wieder in seiner Truhe verschwunden. Die anderen zerren am Deckel. Doch Gerd hält ihn mit aller Gespensterkraft von innen fest. Gerd, bitte lass uns nicht im Stich, flüstert Kokosnuss. Plötzlich fliegt die Tür auf und eine gespenstische Stimme hallt durch den Saal. Was geht hier vor? Im Türrahmen steht Clemencia Klabuster von Klippenstein. Mit blitzenden Augen starrt sie auf die drei Besucher. Ein Riesenschreck ist den Freunden in die Glieder gefahren. Schnell lassen sie von der Truhe ab. Im selben Moment zischt Clemencia fauchend auf sie zu. Mathilda und Willi springen blitzschnell hinter die Truhe. Kokosnuss aber fasst sich ein Herz, fliegt Clemencia entgegen und speit Feuer. Das Gespenst schert sich nicht um das Drachenfeuer und packt Kokosnuss am Schwanz. Der kleine Drache flattert und zappelt hin und her, doch die Gespensterhand hält ihn mühelos fest. Sieh an, der kleine Drache und seine Freunde, sagt Clemencia eisig. Was habt ihr in der Truhe versteckt? Da ist, stottert Willi. Die Truhe, antwortet Kokosnuss schnell, würde ich an deiner Stelle lieber nicht öffnen. So, erwidert Clemencia harsch. Und warum nicht? Da ist, beginnt Kokosnuss, schluckt und sagt ganz laut, ein Vampirgeist drin. Für einen kurzen Moment ist es still. Kokosnuss, Mathilda und Willi halten den Atem an. Plötzlich bricht Clemencia in ein gespenstisch schauderhaftes Gelächter aus, wie es Schloss Klippenstein noch nicht gehört hat. Ein Mit einem Mal aber krächzt sie böse. Wollen wir doch einmal sehen, was wirklich darin verborgen ist. Sie lässt den kleinen Drachen los und schwebt zur Truhe hinüber. Zitternd beobachten die drei Freunde, wie sich das Gespenst anschickt, die Truhe zu öffnen. Tu es lieber nicht, ruft Mathilda. Es ist unheimlich gefährlich, ruft Kokosnuss. Es wird dich von den Socken reißen, ruft Willi. Mit einem Ruck klappt Clemencia den Deckel der Truhe auf. Sie stutzt. Unter einem schwarzen Umhang bewegt sich etwas. Plötzlich blickt sie in ein helles Gesicht. Als der breite Mund sich öffnet, stockt ihr der Atem. Ein Vampir! Blitzschnell schlägt Clemencia den Deckel zu und setzt sich auf die Truhe. Oh, packe! Presst sie schlotternd hervor und schluckt. Was mache ich jetzt bloß? Verzweifelt blickt sie auf Kokosnuss und seine Gefährten. Da ist ein Vampirgeist drin, flüstert das Gespenst. Das haben wir dir doch gesagt, erwidert Kokosnuss. Wenn ich jetzt ganz ruhig davon schwebe. Kommt er vielleicht nicht raus? Stottert Clemencia. Vorsichtig bewegt sie sich von der Truhe weg. Da klappt der Deckel auf. Clemencia erstarrt. Das Vampirgeschöpf im schwarzen Umhang rauscht aus der Truhe heraus, fletscht seine spitzen Zähne und gibt ein gräuliches Heulen von sich. Plötzlich fliegt es eine enge Kurve, kneift die Augen zu, murmelt »Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott« und schwebt einmal direkt durch Clemencia hindurch. Clemencia rührt sich nicht. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Plötzlich schreit sie »Rette sich, wer kann!« und schnell wie ein Blitz zischt sie durch die Tür hinaus ins Freie. Der kopflose Gerd. Zuerst ist es still im Schlosssaal. Kokosnuss, Mathilda, Willi Dax und Gerd lauschen. Doch Clemencia ist fort. »Der hast du es aber gegeben«, flüstert Willi Gerd zu. »Sie hat es wirklich geglaubt«, sagt Kokosnuss und schüttelt den Kopf. »Hihi, was sie für ein Gesicht gemacht hat«, grinst Mathilda erleichtert. »Mano, hatte ich einen Bammel«, flüstert Gerd. »Jetzt bist du jedenfalls nicht mehr Spukklasse 3a Babyschreck«, sagt Willi. »Die Vorstellung war locker 2b Spezialspuk.« »Wow«, murmelt Gerd stolz. »2b Spezial.« Kokosnuss reicht dem Gespenst die Pfote. »Komm, wir müssen Clemencia suchen. Du musst dich ihr jetzt vorstellen und ihr alles erklären.« Zögernd folgt Gerd Kokosnuss nach draußen. Die beiden suchen den Schlosshof und den Friedhof ab, doch Clemencia ist nirgends zu finden. Da hören sie ein fernes Wimmern. »Sieh mal«, sagt Gerd, »die Turmspitze.« Tatsächlich, Clemencia klammert sich an der Spitze des Schlossturmes fest. Langsam und vorsichtig fliegen die beiden hinauf. »Kommt mir bloß nicht zu nahe«, stöhnt Clemencia mit zittriger Stimme. Ängstlich kneift sie ihre Augen zu. »Aber Gerd ist doch gar kein echter Vampirgeist«, erklärt Kokosnuss. »Er wollte dir nur einen Schrecken einjagen.« Da öffnet Clemencia ein Auge und schielt zu Gerd hinab. »Kein echter Vampirgeist?« Gerd bibbert vor Angst. Doch er gibt sich einen Ruck und nimmt das Gebiss heraus. Es ist nur ein Plastikgebiss«, sagt er. Da öffnet Clemencia auch ihr zweites Auge. »Nur Plastik?« In ihrer Stimme schwingt eine Spur Ärger mit. »Ja, und ich bin Gerd, Gespenst der Spukklasse 3a Baby, nee, 2b Spezialspuk.« »Ein Plastikgebiss«, ruft Clemencia empört. »Unverschämtheit!« Erschrocken weichen Kokosnuss und Gerd zurück. Was, wenn sie jetzt wütend wird? Clemencia aber wirft den Kopf zurück und bricht in schallendes Gelächter aus. »Dann war das Ganze nur ein Spuk. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist echt spooky.« Sie schwebt auf Gerd zu. Gerd zieht den Kopf ein, doch Clemencia drückt ihn an ihre Brust und sagt, »Gut gemacht, Kumpel. Wie heißt du noch gleich?« Gerd.« »Nun ja, nicht gerade ein passender Name für ein Gespenst«, brummt Clemencia. »Wie sieht's aus? Brauchst du eine neue Gruft? Ich hätte im Schloss noch etwas frei.« Oh, gerne«, antwortet Gerd. »Und könntest du mir ein paar Dinge beibringen? Zum Beispiel, wie ich mit meinem Kopf spuken kann?« »Nichts leichter als das«, ruft Clemencia, nimmt Gerds Kopf und wirft ihn in die Luft. »Achtung! Auffangen!« Doch Gerds Kopf fällt zu Boden und kullert in einen Busch. »Wo bin ich?« ruft er. Sein Körper irrt hin und her, doch seinen Kopf findet er nicht. »Hm«, murmelt Clemencia nachdenklich. Sie schnappt sich den Kopf und setzt ihn wieder auf Gerds Körper. Oh, danke, stottert Gerd. Mit ein bisschen Übung wirst du es schon lernen, sagt Clemencia. Doch jetzt lasst uns feiern! So kommt es, dass Gerd, das Gespenst aus dem Flaschenland, auf Schloss Klippenstein das Spuken lernt. Das richtige Spuken wohlgemerkt. Den kopflosen Spuk beherrscht er bald so perfekt, dass er den Ehrennamen Gerd der Kopflose erhält. Er bekommt sogar einen richtigen Gespensterumhang. Clemencia aber freut sich, dass sie nicht mehr allein ist und verliert ihre Griesgrämigkeit. Die beiden werden ein berühmtes Gespensterpaar. So berühmt, dass Schloss Klippenstein zu einem der am besten besuchten Spukschlösser der Welt wird. Im Klippenwald herrscht bald wieder das übliche Geraschel, Gezirpe, Gezwitscher und Gequassel, denn die Waldtiere kehren nach und nach zurück. Und Kokosnuss und Mathilda? Die beiden haben am Ende doch noch das Drachenkraut gefunden. Allzu viel davon haben sie aber nicht gesammelt, denn sie wollen möglichst bald wieder in den Klippenwald reisen, um Familie Dachs zu besuchen und in Schloss Klippenstein die Geisterstunde zu erleben. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Aber nur für heute? Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen! Und tschüss, bis zum nächsten Mal!